Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest hier. Heute zum Thema nackte Tatsachen. Und mein Gesprächspartner, stell dich mal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Ja, ich bin der Verkehrmann, Mitglied im Innenausschuss hier im Düsseldorfer Landtag, Mitglied der Piratenfraktion. Das bin ich. Ja, genau. Nackte Tatsachen, worum geht's? Erzähl's uns. Ja, es geht um Nacktscanner. Düsseldorf ist jetzt endlich auch dabei mit einem Nacktscanner am Flughafen. Und das Ding wird zwar hier Körperscanner genannt, aber da soll man sich nichts vormachen. Die Technik ist nach wie vor die gleiche. Körperscanner klingt halt nicht so schlimm wie Nacktscanner. Mhm. Und Tatsache ist aber, dass es halt einfach die gleiche Technik ist und es wird einfach Software nachgeschaltet, nachdem das Bild gescannt ist. Und es wird eine Grafik erzeugt und statt dem schwarzen Punkt, der dann irgendwo am Körper erkannt wird, wird halt ein roter Punkt auf der Grafik angezeigt. Mhm. Das ist alles. Das wird als das neue Modell und die neue Erfindung hier vorgestellt. Das ist natürlich alles, wie gesagt, nicht. Und was mit den ursprünglichen, den eigentlichen Bildern des Scanners passiert, das weiß man nicht. Das wird man vielleicht irgendwann erfahren. Im Prinzip könnten die gespeichert werden als diese Nacktbilder oder als Nacktscan-Bilder und dann hinterher noch verwendet werden. Also diese Bilder gibt es. Natürlich gibt es die, weil dieses Grafikbild ist nicht das, was gescannt wird. Also es wird nach wie vor das, was man halt mal am Anfang gesehen hat, gescannt und dann wird daraus das Grafikbild errechnet, beziehungsweise das Ergebnis des Scans wird umgesetzt in diese Grafik. Mhm. Und dafür müssen die gescannten Bilder ja schon mal gespeichert werden, um überhaupt diesen Rechenprozess zu machen. Ja, wie gesagt, das ist nach wie vor ein Nacktscan. Mhm. Kannst du einmal für die Zuhörer und Zuschauer sagen, warum? Das heißt ja immer, wer keine Angst hat, irgendwas zu fürchten, bla bla, diese üblichen Standardphrasen, die gesagt werden. Kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, warum so ein Nacktscanner aus Sicht der Piraten Teufelszeug ist? Ja, Teufelszeug, also es ist halt dadurch, dass durch die Kleidung geguckt wird. Das ist ja schon mal, in der Kleidung hat der Mensch aus allen möglichen kulturellen Hintergründen über die Jahrhunderte läuft er halt angezogen durch die Gegend. In vielen Regionen ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, bedeckt sich zu bewegen, bedeckt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das heißt also, jetzt für uns ist es vielleicht gar nicht so schlimm, auch mal nackt irgendwo zu stehen. Aber für bestimmte Religionen, gerade Muslime zum Beispiel, ist das eigentlich unvorstellbar. Auch im jüdischen Bereich. Das geht da auch nicht. Das ist einfach etwas, das macht man nicht. So, und die werden jetzt halt gezwungen, bei einer Passagierkontrolle in so ein Gerät reinzugehen, wo sie wissen, sie stehen jetzt, auch wenn es nur für eine Kamera ist oder für irgendetwas, was sie nicht sehen, sie stehen jetzt quasi nackt da. Das ist etwas sehr Schlimmes. Mhm. So. Und das ist zum einen nicht gut. Es gibt auch überhaupt keine Untersuchung, ob dadurch jetzt irgendwas verhindert wurde. Es ist halt einfach eine neue Erfindung der Sicherheitsindustrie, die irgendwo an den Mann gebracht werden muss. Da kann man natürlich Geld mit verdienen. Mhm. Und also wird es gemacht. Es gibt also auch keine Untersuchung, ob, ich sag mal, dieser Nacktscanner bessere Ergebnisse liefern als jetzt, ich sag mal, der Magnetdetektor, der Metalldetektor und die durch Abtastung. Also ist das jetzt besser oder nicht? Gibt es da Untersuchungen? Der Metalldetektor erkennt zum Beispiel keinen Plastiksprengstoff in dem Sinne, weil es halt ein Metalldetektor ist und so. Und da denkt man halt, dass der Nacktscanner, dadurch, dass er ja Unregelmäßigkeiten erkennbar macht, weil er halt durch die Kleidung durchguckt, erhofft man sich da mehr. Und natürlich gibt es jetzt von den Herstellern hergestellte Tests, die das auch belegen. So, in der Realität ist mir aber nicht bekannt, dass irgendwo schon mal besondere Dinge entdeckt worden sind, die anders nicht entdeckt worden wären. Ein bisschen Hintergrund zu dieser ganzen Scan-Technologie ist ja auch, das ist jetzt auch wiederum ein Test, muss man sagen, weil durch diese doch sehr massiven Verschärfungen halt in der, bei den Sicherheitsüberprüfungen. Es entsteht etwas, oder es ist etwas von der IATA, ICAO heißt die, internationale Luftfahrt, ja, Organisation. Da ist ein Modell, dass man in der Zukunft sogenannte Röhren hat, wo Menschen durchgehen. Mhm. Die sind gespickt mit Sensoren und Scannern und allem Möglichen. Man will also da den Menschen komplett durchleuchten. Und das ist so ein bisschen eine Vorstufe davon. Und die Vision ist halt tatsächlich dann, so wie man es aus dem Pass-and-Fiction-Film einfach kennt. Ich wollte mal sagen, ich denke gerade wirklich an die Total Recall, wo man ja, 20er hergeht und als Skelett zu sehen ist, schön mit Strahlung beballert und dann sieht man die Waffe. Ganz genau, da kommt es her. Ja. So einfach ist das. Ja, nee, ganz, das ist leider so. Also, dann wird halt konkret geforscht, das in die Realität umzusetzen. Ob das jetzt Wirkung zeigt, das wirksam ist, ist da erstmal egal. Das ist zig andere Wege gibt, irgendwas ins Flugzeug zu kriegen, was ein krimineller Terrorist, was auch immer, da vielleicht braucht. Mhm. Darüber redet ja keiner. Das weiß man ja auch. Ich meine, ob es jetzt das Catering ist, Reinigungsservice oder Technikpersonal, was auch immer, die gehen ja nicht alle durch diese Geräte. Das können die in einem Zeitablauf, das geht gar nicht. Insofern, ja, die Scanner-Technologie, Passagierüberwachung, wird Entführungen nicht verhindern können. Deutlich, also gaukelt ein bisschen Sicherheit vor. Mhm. Vielleicht hält es auch den einen oder anderen Spinner tatsächlich ab, der irgendwie eine verrückte Idee hat, da jetzt eine Million zu erpressen. Mag ja sein, dass es heute noch mal jemand glaubt, dass es funktioniert. Aber befeuert wird das natürlich durch diese Spirale Angst und Wirtschaftswachstum durch mehr Sicherheitstechnik, mehr Investitionen und wieder Angst machen. Das ist, da sind halt immer eine ganze Menge Profiteure in dem Business, die Einflussmöglichkeiten haben. Ja. Sehr viel Parking. Das ist auch mein Gefühl. Gut, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass in Düsseldorf nur ein vorübergehendes Schauspiel ist und das ganz schnell wieder von der Bildschirmfläche verschwindet. Wir wissen, die Leute sind hartnäckig seit Jahren. Da das in Hamburg schon läuft, in Frankfurt und jetzt in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob wir so viele Städte in Deutschland brauchen, wo das getestet wird. Mhm. Also ist tatsächlich zu befürchten, schleichende Einführung. Dass das eine schleichende Einführung ist, ganz genau. Super. Alles nicht super, aber so ist das. Das war ironisch gemeint, genau. Alles klar. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke, danke auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.